Transparenz für die Ohren. Die Aufnahme beginnen. Vielen Dank, liebe Vako. Ich begrüße euch zur Vorstandssitzung des Vorstands der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen, Landesverband Nordrhein-Westfalen am 12.04.2018. Wir haben sehr für Piratenverhältnisse sehr pünktliche 20.32 Uhr und beginnen mit der Sitzung. Am Protokoll sitzt wie immer die Isan. Vielen Dank schon mal dafür vorhinein. Wir beginnen mit der Anwesenheitsliste. Anwesend sind der Michel, der Daniel, der Bernd, der Manfred und der Bastian. Entschuldigt abwesend sind der Elder und der Ralf. Wir sind damit beschlussfähig. Kommen wir zunächst zum Protokoll vom letzten Mal. Das war der 29.03.2018. Gibt es jemanden, der gegen das Protokoll, das auch im Pad verlinkt ist, Einwände hat oder Fragen oder sonst irgendwas? Mir ist nichts aufgefallen. Ich merke, das ist nicht der Fall. Dann können wir über dieses Protokoll vom 29.03. Schon mal abstimmen, ob das angenommen wird. Ist jemand dagegen, dass wir das annehmen? Auch das scheint nicht der Fall zu sein. Jetzt müssen wir aber in das Protokoll vom letzten Mal gucken. Da wir da ja nicht beschlussfähig waren zu der Zeit, als wir über das Protokoll geredet haben, haben wir da noch nicht über das Protokoll vom 15.03. geredet und haben das noch nicht angenommen. Ist euch bei diesem Protokoll irgendetwas aufgefallen? Da höre ich nichts von euch und höre nichts aus dem Sprechenraum. Also auch kommen wir auch hier zur Abstimmung. Wer ist dagegen, dass wir das Protokoll vom 15.03. annehmen? Niemand ist dagegen, dann ist das auch einstimmig angenommen. Kommen wir zu den Berichten des Landesvorstands und ich fange an. Ich habe drei Dinge zu berichten. Erstens habe ich mich weiter um Wozilla gekümmert. Seit gestern laufen Tests, die Administratoren sind verteilt, die Server sind aufgesetzt. Es werden Testanträge hin und her geschoben, unterstützt, abgestimmt, sonst irgendwas. Das wird jetzt noch ein bisschen dauern, aber wir sind kurz vor Schluss. Ich habe mit juristischen Personen über einen Antrag auf Ordnungsmaßnahme gegen ein Mitglied reden dürfen. Das Ganze hat mich sehr viel Zeit gekostet, weil zwei Juristen drei Meinungen haben und weil am Ende immer rauskommt, dass wenn das parteischädigende Verhalten nicht wirklich nachzuweisen ist, man mit der Ordnungsmaßnahme gar nicht erst anfangen soll, weil man sich hinterher als Vorstand selber auf die Füße tritt damit. Dementsprechend werden wir das nicht weiterverfolgen. Gehe ich zumindest von aus, reden wir gleich nochmal drüber im NÖ-Teil, aber ja, das war ein bisschen müßig. Und zu guter Letzt hatte ich ein Gespräch mit unserem Datenschutzbeauftragten, dem Marc, wegen der Umsetzung der Datenschutzgrundverordnung. Da wird es in nächster Zeit noch etwas vom Vorstand geben müssen. Der Masch und ich, wir sind daran. Auch da, lieber Superconductor, hatten wir einen netten Abend, aber diesmal musst du nichts bezahlen, weil Getränke und Essen haben wir entsprechend unter uns aufgeteilt. So, ja, das war es soweit von meiner Seite. Das waren die besonderen Sachen. Der Daniel. Ich kann es einigermaßen kurz machen. Ich habe mich ja entschuldigt, rar gemacht in den letzten Wochen und habe die letzten Tage dazu genutzt, etwas aufzuarbeiten, habe Tickets geschubst, habe Protokolle nachgelesen. Das war's. Dann kämen wir jetzt zu Elder, der ist nicht da, also Bernd. Michel, vielen Dank. Ja, und ich möchte gerne zum Protokoll geben, dass Michel Marsching bereits im vorauseilenden Gehorsam, ohne dass irgendjemand auch nur irgendeine Bemerkung gemacht hat oder Frage gestellt hat, bereits sich quasi exkulpiert bezüglich irgendwelcher Aufwendungen für irgendwelche Treffen. Das finde ich gut und das kann man, glaube ich, gar nicht genug hier mal zur Kenntnis bringen und genug unterstreichen. Danke dafür, Michel. So, und jetzt ein paar Sachen habe ich dann tatsächlich aber auch noch gemacht. Und zwar war ich bei der LAFO-Sprechstunde der vergangenen Woche, und wenn ich da hat wieder verpasst, einiges wirklich gute Diskussionen, die passiert sind, bitte beim nächsten Mal dabei sein. Es lohnt sich immer. So, die Spendenquittungen sind heute rausgegangen, sind damit erledigt. Alles, was vom LAFO an Spendenquittungen für das Jahr 2017 zu erledigen war. Ihr müsstet also morgen Samstag oder spätestens Anfang der kommenden Woche eure Spendenquittung in den Händen halten. Bei wem das eventuell stockt oder wer tatsächlich, ich sag mal, Ende der nächsten Woche noch nichts hat, was er dringend vermisst oder dringend für die Steuer braucht, bitte ganz unbürokratisch mit mir in Verbindung setzen. Dann muss man da mal nachhören, was da möglicherweise passiert ist. Das war aber all die Jahre nicht der Fall. Ich rechne also auch nicht in diesem Jahr damit. Bei der Gelegenheit möchte ich bitte auch allen danken, die sich in irgendeiner Weise spendentechnisch, sei es durch Geldspenden, sei es durch Aufwandsverzichtspenden, für die Piratenpartei eingesetzt haben. Ohne euch und ohne eure Unterstützung, nicht zuletzt ohne eure finanzielle Unterstützung oder das pünktliche Bezahlen der Mitgliedsbeiträge funktioniert es halt nicht. Danke dafür, und vom Hoch und bitte weiter so. So, ein bisschen Schatzi-Orga, und das war's dann auch schon. Vielen Dank, und zurück zum Shell. Ich musste gerade erstmal googeln, was exkulpieren heißt. Vielen Dank für diese abendliche Bereicherung meines Wortschatzes. Die Fahrtkosten muss man natürlich trotzdem bezahlen, ist ja wohl klar. Ja, jetzt geht der Ralf, der auch entschuldigt fehlt, also kommen wir zum Masch. Vielen lieben Dank, Michelle. Ja, ich hoffe, du vergisst dieses Wort nicht über den heutigen Abend hinaus, dass es also nicht nur bei einer abendlichen Bereicherung bleibt. Seit der letzten Vorstandssitzung habe ich wie immer Tickets, Telefonate und E-Mails gemacht, habe marginal bei Godzilla zumindest gemonitort, wie der Fortschritt von Gang geht, und habe dabei das ein oder andere ja, gelernt, wie ich zum Distrikt vorher noch nicht so genau wusste. Wunderbar. Wie Michelle eben schon gesagt hat, ich war beim Gespräch mit unserem internen DSB dabei und habe zur Vorstandssprechstunde beigewohnt. Das war's. Perfekt. Masch, welches Wort soll ich mir merken? Ich habe schon wieder vergessen. Dieses wunderbare Exkludieren. Ach, verdammt, erinnere mich schon nicht dran. Hier eine Frage aus dem. Ich habe eine Frage aus dem Baum. Der Runi fragt: Haben wir eine Aufstellung der Gesetze 2017? Ich glaube, die Frage geht noch an Bernd. Ja, die Spendensumme lässt sich normalerweise auch aus den Piratenfinanzen online ablesen. Dort unter Spenden. Also wir erfassen die ansonsten nicht nochmal gesondert. Das lässt sich natürlich für Ausstellungen machen, wenn man Aufwandsverzicht rausrechnet. Aber alles, was quasi an Spenden aufläuft, wird da verbucht. Das ist auch für die zurückliegenden Jahre abbildbar. Das reicht in jedem Fall auch, um eine Orientierung zu haben. Okay. Ich bin dran, oder? Dann ist jetzt genau der Bastian dran. Okay, danke schön. Zu Promo-Zwecken will ich erwähnt haben, ich war Gast bei der AG Pflege und bei der AG Innenpolitik, wenn ich so bin. Dann animiere ich an dieser Stelle alle AGs, AKs und alle Piraten, Blogbeiträge zur Tagespolitik zu schreiben und der AG Öffentlichkeitsarbeit zur Verfügung stellen. Ich weiß, ich war wieder nicht bei AG Öffentlichkeitsarbeit, aber ich schaffe es noch. Dann hatte ich Kontakt per Twitter zur politischen Geschäftsführung aufgenommen bezüglich meiner Idee, die Kampagne der Partei an Unis, Medienfachschulen und so weiter auszuschreiben. Die Idee ist nicht so gut angekommen, ich will sie trotzdem hier erwähnt haben. Ich habe eine Mitgliedereinführung gegeben. Ich werde das jetzt, soweit ich darf, wenn die Mitglieder das wollen, neue Mitglieder kontaktieren und fragen, ob und wie sie angekommen sind. Weil es ist schön, wenn sie einen Mitgliedsantrag ausfüllen, aber noch schöner ist es, wenn sie mit Bumble und so weiter umgehen können. Dann war ich in der LAFO-Sprechstunde und habe das nächste Westfalen-Mumble geplant. Die E-Mail ist vor ein paar Minuten rausgegangen. Das war es von meiner Seite. Darf ich kurz nachfragen zum Thema Kampagne der Partei ausschreiben? Kannst du das etwas näher ausführen, was da als Antwort kam? Ja, kann ich gerne machen. Also die Idee war ja auch für alle im Zuhörerraum. Ich hatte die Idee, dass wir irgendwie so eine junge, frische Kampagne, Social Media oder so weiter, machen könnten und habe gedacht, wir schreiben die aus an Fachhochschulen, also alles, was mit Medien zu tun hat, damit Leute ihre Projektarbeit oder Semester involvieren können. Das war meine Idee. Und die Antwort war dann, ja, nee, wir könnten nicht immer das Design ändern. Das wird die Leute verwirren und man will da irgendwas am Plan. Das war die Antwort. Okay. Das lese ich jetzt nicht vorher. Schiller, genau wie deinen vorletzten Kommentar. Kurz für das Audioprotokoll. Die Spenden, die Gesamtspendensumme 2017 des Landesverbandes NRW beläuft sich auf 46.890,12 €. Man kann das aber auch alles nachlesen bei finanzen.partei.de. Da findet man das schon. So, wo wir bei Zahlen sind, die Berichte Statistik seien auch eben vorgelesen. Da ich nach wie vor keine Wortmeldung, keinen im Sprechenraum habe. Mitgliederstand zum 23.03. sind 3.091 gemeldete Mitglieder, davon 1.122 Stimmberechtigte. Konten bei der GLS Bank sind leer. Der Barkassenbestand ist null. Das wird nachgetragen, aber ist minimal. Bei der Sparkasse Bühlheim zum 12.04. sind wir bei 14.500 € ungefähr. Sparkasse Düsseldorf Girokonto 111.300 und Sparkasse Düsseldorf Renditekonto 109.900. Quatsch, das sind schon 110. Ich muss ja aufrunden. Dann haben wir noch ein Sparbuch über 10.000 €. Kommen wir zu den Terminen. Einmal die Termine durchgehen. Wenn euch etwas Neues auffällt oder auch die Zuhörer einen neuen Termin haben, so mögen sie Wort melden oder in den Sprechraum kommen. Am 12.04. sind die Big Brother Awards in Bielefeld. Zu denen werden die Piraten Bielefeld wahrscheinlich hinterher eine Art Empfang geben. Zum Genauen sind wir noch im Kontakt. Ich werde sowohl an den Big Brother Awards als auch an diesem Empfang teilnehmen. Das habe ich entsprechend den Bielefeldern zugesagt. Am 11.05. bis 26.08. gibt es diverse Dome-Talk-Termine. Wie geht es weiter mit Europa von Mehr Demokratie NRW? Da war die Frage, ob wir da noch ein paar Themen haben, über die sich diskutieren lassen kann im Zusammenhang mit Europa. Wenn euch da etwas einfällt, Mehr Demokratie möchte gerne, dass ihr mit ihnen in Kontakt tretet. Vom 9.6. bis 10.6. haben wir den Bundesparteitag und die Aufstellungsversammlung EU in Semmerda. Am 23. 24.6. ist die zweite Programmkonferenz Marina in Kassel. 25.8. 26. die dritte und 24.11. bis 25.11. vierte. Gibt es weitere Termine, die wir aufnehmen sollten ins Protokoll, damit sie entsprechend gelesen werden können? Ich sehe, das ist die WAKO. Nee, das ist das Protokoll. Okay, ich sehe, das ist nicht der Fall. Jetzt ist die WAKO im Sprechenraum. Mensch. Ja, Entschuldigung. Es gibt GMMs in NRW, soweit ich weiß, zwei oder drei. Entweder am 5. Mai oder eine Woche später. Vielleicht kann man das noch mit aufnehmen zu den Terminen. Ich suche gleich noch einen Link raus. Okay, wenn da jemand entsprechend die Termine raussuchen könnte, in das Pad einfach reinpasten, dann kommt es mit ins Protokoll. Gut, in Planung ist, dass wir vom 14.09. bis zum 16.09. in Kerpeln einen Landesparteitag durchführen. Auch das zu eurer Terminplanung und Information. So, seit der letzten Sitzung ging es weiter. Der Elder hat geschrieben, er hat sowohl kommunalpiraten.de aktualisiert, als auch die Beauftragung und auch die Ansprechpartner in den Kreisverbänden. Nach wie vor kann ich euch auch damit teilen, dass ihr, wenn ihr wisst, dass da ein Datum falsch ist in diesen Listen, dass ihr bitte Bescheid sagt, am besten direkt, wie da der richtige Name lautet und wer der richtige Ansprechpartner ist. Geht da das heutige Datum? Da weiß ich nicht. Oh, ja. Okay. Er lässt mir mitteilen, dass die Listen jetzt aktualisiert sind. Da lese ich das mal vor. Der nächste Punkt wäre auf Wiedervorlage das Durchgehen der Beauftragung. Darum wollte sich der Daniel kümmern. Danach habe ich den Reinhard im Sprechenraum. Ja, ich wollte mal danach. Das bitte erst den Daniel was zum Punkt 26, 37, 26 Beauftragungen sagen. Ja, ich glaube, aktuell gibt es da tatsächlich nichts, nichts so zu sagen. Ich wundere mich tatsächlich auch so ein bisschen, warum immer mein Name da steht, aber ist auch gar nicht weiter schlimm. Ich glaube, das ist ja Work in Progress, teilweise mit Dingen, die Elda derzeit macht oder auch Basti, was AGs etc. angeht. Und meine Anregung war ja seinerzeit diese Beauftragungsliste, wie sie im Wiki aktuell steht, eingehend zu überarbeiten. Wir hatten seinerzeit auf der Klausurtagung zumindest ältere Beauftragungen davon gestrichen. Mein Wunsch war, und das hatte ich ja seinerzeit auch dazu geäußert, künftig wieder mehr Beauftragungen auch zu vergeben. Sehe da aktuell allerdings zumindest niemanden, der irgendwo in den Vordergrund gespielt hätte. Aber möglicherweise hätte Elder da einen besseren Überblick. Dann müssen wir das nochmal aufs nächste Mal verschieben. Du stehst da seit der Klausurtagung, weil du mit dem Elder zusammen die Liste aktualisieren wolltest. Ja, ich stehe da hauptsächlich, weil ich das Ticket damals aufgemacht habe. Aber egal. Yep. Okay. Dann geht's Reinhard, bitte. Ja, ich wollte mich nochmal zur Liste der Kommunalpiraten äußern. Die ist nicht aktuell, weil wir stehen immer noch als PSL-Fraktion Duisburg da. Die gibt es nun mal eindeutig nicht mehr und das müsste komplett gelöscht werden. Auch die Links in den entsprechenden Webseiten, die stimmen auch nicht mehr. Das ist gut, wenn du da was weißt, dann melde das doch bitte an den Elder, der gefragt hatte und sich darum kümmern wollte, dass die Liste aktualisiert wird. Da war sie ja noch aktuell, aber es kurz danach nicht mehr. Ich bin ja aus Duisburg und sage, ich gucke schon wieder mal. Ich schreibe mal. Okay. Eine Sekunde geben. Habe ein bisschen viele Fenster auf. Hier geht das Problem. Ich wollte dem Reinhard nämlich eben als Service sozusagen die E-Mail-Adresse vom Elder posten. Was ich hiermit getan habe. So, dann machen wir weiter mit Anträgen an den IBP. Der Eiself ist noch da. Der bestenfalls. Der bestenfalls nehme ich mal zuerst. Dankeschön. Ich hörte was von Themenbeauftragung. Ich hätte da eine anzubieten. Thema habe ich aber nicht. Lass mich raten, das fängt mit E an und hört mit Drogenpolitik auf. Nein. Ja, kann ich euch anbieten. Okay. Ich schreibe das mal eben auf meine Liste, dann sollten wir über dieses Thema und wie wir damit verfahren gleich nochmal in unserem lustigen NÖ-Teil, auch Mumble-Klausur genannt, ständige Mumble-Klausur, reden. Es sei denn, jemand möchte dazu jetzt hier etwas mitteilen. Und Schiller, die Nachricht wird auch nicht besser, wenn man drei Fragezeichen dranhängt. Ich hätte auch noch ein viertes dranhängen können. Ja, mach mal. Du kannst überhaupt aus dem Zuhörerraum reden. Psst. Deine Scheißbeauftragung. Ja. Also, der Eisel ist dran. Ich wollte eben nur zu dem Punkt von Duisburg. Auf der Seite Kommunalpiraten hat der Held ja gar keinen Zugriff. Also die Listen von uns sind korrekt. Ja, die Duisburger brauchen nur einfach eine Mail schicken, dann ist automatisch wird das gelöscht. Deswegen, das kann zwar auch der Helder machen, können aber auch die Duisburger mit der Pressemitteilung direkt an Kommunalpiraten schicken, dann wird das da gelöscht. Das stimmt, da gäbe es auch noch eine entsprechende E-Mail-Adresse bzw. eine Twitter-Adresse, die man auf kommunalpiraten.de findet und ich werde sie jetzt nicht einzeln raussuchen. Aber in unseren Listen müsste das natürlich entsprechend angepasst werden, beziehungsweise, nee, da ist es angepasst. So, der nächste Punkt sind, nee, Quatsch, wir haben einen Antrag, fällt mir gerade auf, der ist nicht öffentlich. Und hier, wo ist mein anderes Helpdesk, da? Okay, wir haben keine Anträge, die jetzt hier zu besprechen sind. Wir haben Umlaufbeschlüsse gehabt. Ja, bitte. Ihr denkt daran, dass ihr letztes Mal nicht beschlussfähig wart und weswegen die Anträge der letzten Sitzung, die zeitgemäß eingegangen sind, verschoben habt auf die nächste Vorstandssitzung. Ja, das kommt jetzt gleich. Ich wollte eben noch sagen, dass wir einen Umlaufbeschluss hatten über 100 Euro für die Reparatur eines Anhängers aus Recklinghausen und dieser Umlaufbeschluss ist positiv abgestimmt worden. Dann hatten wir ein Budget für Visitenkarten, 150 Euro ist auch positiv abgestimmt worden und wir haben ein neues Mitglied aufgenommen. Jetzt komme ich zum Protokoll Jetzt komme ich zum Protokoll vom letzten Mal, 29.03. Da haben wir im Bereich Sonstiges. Quatsch, wo habe ich es denn jetzt? Warte. Ich habe den Antrag hier irgendwo. 275728. Genau. Und der Antragsteller ist auch direkt da. Du darfst den Antrag gerne mal vorstellen in deinen Worten oder ich lese ihn. Nee, vorlesen will ich ihn nicht. Das ist ein bisschen lang. Ich will ihn dann zusammenfassen. Ja, es geht ganz einfach darum, auf der einen Seite wollte ich gerne vom Vorstand, du hast es ja eben schon erwähnt, wissen, wo der Landesverband NRW bezüglich Umsetzung DSGVO bezüglich NRW-IT und komplett steht und ob wir das zeitlich schaffen. Das war das Erste. Und das Zweite, was viel wichtiger ist, ich habe euch ja freundlicherweise die Unterlagen aus Baden-Württemberg geschickt und habe ja auch mir mal die Arbeit gemacht, die einzelnen vorhandenen Kreisverbände und Ortsverbände durchzugehen und euch habt da euch auch eine Liste geschickt. Das, was mir dabei aufgefallen ist, dass von den 64 Seiten nur 16 eigentlich nach der neuen Datenschutzgrundverordnung korrekt sind und hatte euch dort eine Möglichkeit vorgeschlagen, wie wir das regeln können. Aufgrund dessen gab es ja auch, sollte es ja auch dieses Gespräch geben, wo ich aber schon erfahren habe, dass das wohl gar nicht Thema war. Und deswegen wollte ich jetzt gerne wissen, wie wir weiter damit vorgehen, weil es sind ja nur noch knapp 4 Wochen. Und die Arbeit wird mit Sicherheit gewaltig sein. Oder ob ihr andere Lösungsmöglichkeiten habt. Und dann würde ich die gerne auch erfahren, sodass wir das an die einzelnen KVs mitteilen können. Gut, ich gehe mal deinen Antrag durch und die wichtigsten Punkte. Die Vorstandskollegen mögen mir helfen, sollte ich irgendwo was vergessen oder so. Du hast ihn in mehrere Punkte aufgeteilt. Ich fange mal oben an. Wo steht die Piratenpartei NRW und wird die Piratenpartei alle Voraussetzungen bezüglich DSGVO erfüllen? Punkt 1. Die Information ist vollumfänglich. Unser Datenschutzbeauftragter ist dabei, ein entsprechendes Schreiben zu formulieren, das auch nochmal rausgehen soll an alle Kreisverbände und virtuellen Kreisverbände, die was die DSGVO angeht, mit ein paar Handlungstipps und so weiter. Die Ticketnummer ist 725728. Ich kann den Antrag auch einfach mal ins Pad kippen. Er ist nur sehr lang. Ich gehe deswegen die einzelnen Punkte eben durch. Isan, ich kippe ihn dir eben unten runter. Magst du dieses ganze Wiki-Gedöns da bitte antütteln? Pack ihn vor Sonstiges. Also, der Datenschutzbeauftragte ist vollumfänglich da dran, es wird ein Schreiben geben an die KVs und VKVs, wo es Tipps zur Umsetzung der Datenschutzgrundverordnung gibt. Zu weiteren komme ich gleich. Du schreibst Beauftragung für Untergliederung. Du möchtest, dass folgender Ablauf beschlossen wird. Erstens soll eine Mail an alle Mitglieder geschickt werden mit dem Hinweis zur DSGVO und mit der Bitte um Rückmeldung an eine zentrale Stelle, wenn er sie eine Seite im Namen oder als Auftrag der Partei betreibt, wenn möglich inklusive Detaildaten. Anschreiben an alle Mitglieder wird es geben. Ich kann allerdings jetzt schon sagen, dass es keinen Sinn macht, zurückmelden zu lassen, wenn jemand Drittes in unserem Namen eine Seite betreibt, im Auftrag ja, aber nicht in unserem Namen, weil jeder kann eine Seite machen und dahin schreiben, dies ist eine Seite der Piratenpartei NRW. Stimmt dann halt nur nicht, müssen wir anders in Anführungszeichen gegen Anführungszeichen zu vorgehen. Das irgendwie sammeln. Im Auftrag der Partei ja, davon gibt es aber schon eine Liste, die entsprechend sowohl jeder Kreisverband haben sollte, der nämlich eigene Server betreiben kann, als auch die Piraten AG Technik hat, denn die wissen, welche Seiten auf dem Multiblock-System der Piraten NRW gehostet ist. Auch da komme ich gleich noch zu weiterem. Du möchtest, dass eine zentrale E-Mail-Adresse eingerichtet wird, ist Punkt B deines Beschlusses, C. Du möchtest, dass ein Verantwortlicher eingesetzt wird und eine Arbeitsgruppe, die die Umzüge koordiniert. Bis dahin hast du noch nicht gesagt, was für Umzüge du meinst, aber ich weiß, was du meinst. Komm ich gleich zu. Das vierte ist, du möchtest, dass eine Startseite inklusive Weiterleitungen vorläufig weiterleitet. Das macht insofern keinen Sinn, als dass wir als Landesverband natürlich uns nur um unsere Seite kümmern. Jeder Kreisverband muss sich um seine eigene kümmern. Wir können da kann natürlich eine Arbeitsgruppe gegründet werden, aber die gründet ja nicht ein Vorstand, sondern da finden sich entsprechend Leute, wir sind hier diese Piratenpartei und nicht die CDU. Da finden sich ein paar Leute und sagen, okay, wir machen das und dann bitteschön. Ob es dafür eine Beauftragung jetzt bräuchte und ein Verantwortlicher beauftragt werden muss, wage ich zu bezweifeln, aber wir kommen zu Punkt E. Möchte es, dass eine Konzeptentwicklung zwischen DSBs, Vorstand und Team aus C stattfindet, wie die Umzüge rechtskonform mit den Ehrenamtlichen stattfinden könnte. Jetzt hast du immer noch nicht gesagt, welche Umzüge. Also, was wir im Moment haben, ist ein System in NRW, wo wir ein zentrales Multiblock-System haben, das kein Problem darstellt, weil dieses Multiblock-System muss nur an einer Stelle entsprechend der DSGVO angepasst werden. Sobald wir das gemacht haben, sind alle Webseiten, egal ob von KFOS oder VKFOS, die auf dem Multiblock-System des Landesverbands gehostet sind, rechtskonform und alles ist gut. So die Aussage des Datenschutzbeauftragten. Diejenigen Kreisverbände, die einen eigenen Server betreiben, müssen darauf achten, dass ihre Seiten auch rechtskonform gemacht werden. Dazu wird es eine Handreichung geben vom Datenschutzbeauftragten. Und dann haben wir noch einen dritten Fall, und das ist der, dass ein Privatmann für einen virtuellen Kreisverband eine Webseite betreibt, der sich dann halt auch darum kümmern müsste, dass seine Webseite entsprechend der DSGVO angepasst wird, aber auch, dass entsprechende Audits gemacht werden und ähnliches. Das ist aber insofern Privatsache, als dass das nicht im Auftrag der Partei passiert. Was wir diesen Leuten anbieten können, ist, dass sie mit ihren Webseiten sich in das Multiblock-System des Landesverbandes hängen und innerhalb des Multiblock-Systems dann ihre Seite betreiben und damit wieder über unsere Datenschutzbemühungen sozusagen geschützt sind. So. Ja. Das ist zum Thema Umzüge. Ich denke, dass du diese Umzüge meinst. Zum Beispiel. Und deswegen nur zur Info, also die Liste, die ich euch zur Verfügung gestellt habe, habe ich natürlich auch den anderen zur Verfügung gestellt. Ja, deswegen also nicht, die Liste ist vorhanden. Da sieht man, es sind 64 Seiten, die nur wirklich virtuelle Kreisverbände, bestehende Kreisverbände oder sonst was, inklusive der Daten, die ich euch rausgesucht habe, wo sie gehostet sind, bei wem sie gehostet sind, ob sie in Ordnung sind oder nicht in Ordnung sind. So, das, was jetzt einfach ist, ist, das habe ich ja jetzt schon verstanden, der Artdirektor macht jetzt ein Schreiben, was an alle VKVs rausgeht. Das braucht man ja nur umschreiben, dann können wir auch die Privatblogs mehr oder weniger damit auch anschreiben, die ein Piratenlogo haben und meinen, sie müssten sich als ehemaliger Mandatsträger oder Geschäftsführer, PolGF oder sonst was outen. So, jetzt ist aber die Sache, wir haben ja schon jetzt die ganze Zeit gearbeitet, wir haben schon so und so viele Rückrufe ja bekommen, dass sie gesagt haben, der das uns damals eingerichtet hat, der ist gar nicht mehr da, wir brauchen aber Hilfe, damit es rechtskonform läuft. Auch der Umzug auf den Multibox-System ist nicht so einfach, wie man sich das vorstellt. Unsere AG-Technik wollte was zur Verfügung stellen, aber unterm Strich werden sie die Zeit nicht haben. Deswegen habe ich auch weiter unten geschrieben, dass sich dieses Team einfach gründet. Allerdings muss das ja komplett auch korrekt sein, sodass wir auch diese Regelung mit den eigenen Domains und so weiter eine Regelung finden. So, und diese Regelung gibt es eben noch nicht, wenn einer eine eigene Domain im Moment besitzt. So, und deswegen habe ich diesen Antrag gestellt, und wie groß das Team wird, wird sich zeigen. Allerdings habt ihr die Daten von den virtuellen Kreisverbänden und nicht wir. Naja, nochmal. Virtuelle Kreisverbände sind gar nicht in der Lage, von sich aus ein Hosting zu betreiben. Wenn sie das tun, dann tun sie das im Multiblock-System. Wenn sie das tun, ohne dass sie im Multiblock-System sind, hat es irgendeine Privatperson aufgesetzt, und wir haben, also rein rechtlich, ne, ich will jetzt niemanden im Regen stehen lassen, nicht falsch verstehen, aber rein rechtlich haben wir damit nichts am Hut. Wenn irgendein Privatmann sich einen Server nimmt und schreibt darüber Piratenpartei, was weiß ich, Siegburg, ich nehme jetzt irgendwas, ich weiß nicht, ob das bei uns gehostet ist oder nicht, ich nehme irgendwas, hier Daniel, Piraten Münster, ach nee, das ist ein Kreisverband, Scheißbeispiel. Also, du weißt, was ich meine. Wenn irgendein Privatmann da was macht, dann steht er erstmal im Regen. Wir können natürlich helfen, wir können natürlich Handreichung geben, aber das Einzige, wo die Leute sozusagen unter unseren Schirm schlüpfen können, ist, wenn sie mit in das Multibox-System gehen, betreiben sie diese Domain weiterhin alleine, müssen sie eben damit rechnen, dass sie ein Problem bekommen. Wir haben sowohl keine rechtliche Handhabe, als auch gar nicht die Intention, jetzt alle Domains irgendwie zu uns zu ziehen und den Leuten vorzuschreiben, dass sie in unserem System irgendwie arbeiten müssen. Die AG-Technik kann nicht leisten, bei jedem Umzug zu helfen. Das funktioniert einfach nicht. Und also die haben nicht die Zeit und nicht die Manpower. Das heißt, wenn ein Umzug ins Multiblock-System, dann mit dem Theme, das im Multiblock-System ist und dann mit dem, okay, ihr müsst entsprechend für Export und Import selber sorgen. Da kann man eine Gruppe für gründen, ja, okay, aber die AG Technik ist da im Moment nicht so in der Lage, das in der Form zu leisten, wie man das bräuchte, um alle Domains, die du hier aufgeführt hast, auch in deinem PDF, um alle Domains irgendwie jetzt auf einmal zum Landesverband umzuziehen. Deswegen war ja, so wie es unten geschrieben ist, ihr beauftragt und dann wird passiert es. Und dann kriegt ihr eine Rückmeldung, welche alle umgezogen sind, aber dafür will die AG-Technik zum Beispiel auch eine Beauftragung haben. Nicht die AG-Technik in der Form der AG-Technik, sondern dass gesagt wird, zum Beispiel, blöd gesagt, der Grendler oder der 111 darf das jetzt machen. Das heißt, ich kriege auch die virtuelle Maschine eingerichtet, kann den Multiblock-System einrichten, kann die Datenbanken umziehen, so wie wir es jetzt in den Niedersachsen, in Hessen, in Thüringen, in Brandenburg auch schon gemacht haben. Mhm. Und ich reiß mich nicht um diese Aufgabe, weil ich weiß, was es ist. Und das, was auch ist, ja, die Leute sind privat, würden aber alle diese Sachen auch wieder abgeben. Das heißt, es muss offiziell ein Domainumzug beantragt werden. Es muss offiziell diese Datenübergabe stattfinden, so wie es korrekt ist. Auch das. Das Wichtigste ist ja, wir können ja nicht sagen, wir fangen jetzt morgen ein neues Multiblock-System an für Dreistoppen XY. Wir haben ja auch Inhalte, die Sie gerne behalten möchten. Das ist soweit korrekt. Ich habe den Grumpy eben im Sprechenraum. Ich wollte noch ganz kurz anmerken, dass ich sozusagen die präventive Idee, gerade falls jemand irgendwann mal irgendwo irgendwas angemeldet hatte in Bezug auf die DSGVO, die dann kommt, es wird eine Abmahnwelle kommen und die wird uns sehr viel Arbeit bereiten können. Von daher finde ich bis dato Eiselfs Idee gar nicht so falsch. Verzeihung, weil ich habe beruflich gerade was Ähnliches an der Backe. Von daher, für die Region, wo wir nicht unbedingt mehr KVs haben, einfach eine Weiterleitung anzubieten oder zur Not irgendwie herzustellen, ist vielleicht nicht so falsch, so aus Landesverbandssicht. Ja, das ist richtig. Deswegen sind wir ja mit dem Datenschutzbeauftragten in Kontakt und da ist ja auch was in der Mache. Das Problem ist immer, wenn Dinge parallel laufen und dieser Antrag von Frank ist halt jetzt ein Parallelantrag. Und die Frage ist tatsächlich, was sagt der DSB dazu? Was ist seine Empfehlung, wie man am besten damit umgeht? Die Empfehlung ist, anbieten, dass die Leute in das Multiblock-System umziehen und ansonsten muss zum 26.05. ist das, glaube ich, muss im Grunde genommen muss alles ausgemacht werden, was nicht entsprechend der Datenschutzgrundverordnung online ist. Darf ich mal ganz kurz? Immer. Danke, bitte nicht immer, sondern dann geht wenigstens hin und macht genau das einmal öffentlich. So blöd es sich anhört, weil dann seid ihr nämlich aus der Verantwortung Rampi, auch raus. Alex, die Hölle und ich verstehe kein Wort. Leck. Geht dann einmal hin und dann kann nur noch Müll. Leckt er nicht. Rampi hat gesagt, dass wir das, was gerade besprochen wurde, also die Notwendigkeit, gegebenenfalls Dinge, die nach dem 25.05. nicht mehr rechtskonform sind, abzuschalten oder weiterzuleiten, das sollten wir allgemein, also die Piratenallgemeinheit NRW, kommunizieren. Ja, das haben wir ja schon geplant. Das ist schon geplant, genau. Okay, danke. Ich möchte auch nur kurz sagen, natürlich habe ich mit unserem DSB auch schon darüber gesprochen und ja, er hat mir das Gleiche auch gesagt. Sondern deswegen, es ergänzt sich ja, dass der Antrag von mir weit im Vorfeld gestellt worden ist. Ja, ist auch korrekt. So, aber die Frage ist, selbst wenn der Mark jetzt das Multiblock-System überträgt und diese Leute anschreibt, ist trotzdem die Arbeit zu machen und muss trotzdem geregelt sein und zwar eher sofort mit der ersten Rückmeldung. So, auch da ist ja die Sache. Möchte der Vorstand das, möchte der Vorstand nicht? Ich kann ja nicht sagen, ich mache das jetzt einfach, gib mir mal die Zugänge zum Admin-Zugang. Aber wie gesagt, stimmt einfach darüber ab. Ihr könnt ihn ja auch ablehnen und dann habe ich wenigstens andere Dinge zu tun. Ja. Gibt es noch Wortmeldungen zu dem Antrag, muss ich dann wohl fragen. Ich glaube auch, dass das so ist. Ja, ich habe, also du und ich, wir haben jetzt mit unserem internen DSB darüber gesprochen. Ich habe auch mit ISF mindestens zweimal darüber telefoniert. Grundsätzlich ist die Arbeit zu tun und das auf mehrere Schultern zu verlagern, ist ein gutes Ding. Da der Marc aber jetzt kurzfristig entsprechend nach mir zugesagt hat, würde ich die gerne noch abwarten. Und da die anderen hier anwesenden Vorstandsmitglieder die Grundlage der Gespräche und Inhalte der Gespräche nicht mitbekommen haben, würde ich sagen, würden wir die jetzt tatsächlich Bürger belasten, wenn die eine Entscheidung treffen müssten. Deshalb, sorry, ISF, ich würde den Antrag tatsächlich nochmal in den Umlauf zurück verschieben, damit wir ihn kurzfristig schließen oder nicht schließen können. Gut, dann frage ich vorher Folgendes ab. Das ist jetzt sozusagen ein Antrag zum Antrag. Wer möchte den Antrag heute und jetzt und so abstimmen? Wer möchte, dass wir dass ihr die entsprechenden Informationen noch kriegt, dass wir den Markt nochmal fragen, wie lange der noch braucht und dass wir dann über diesen Antrag abstimmen im Umlauf. Der Basti fängt an. Ich habe schon Schwierige. Ich würde gern warten. Der Masch, von dir kommt der Antrag. Ich gehe davon aus, bei dir ist Umlauf. Messerschaft geschlossen. Ich würde tatsächlich gerne auf die Informationen von Marc noch warten, bevor wir jetzt da eine Gruppe einrichten, die eventuell arbeiten kommt und dann doch nicht zum Einsatz. Das fände ich doof. Danke. Ja, ich finde Franz' Initiative gut und auch Bereitschaft, das letzten Endes zu machen. Aber ja, es macht sicherlich Sinn, da nochmal auf Marc zu warten. Wir sollten es allerdings nicht so weit nach hinten schieben. Und Bernd? Ja, ich würde auch sagen, dass Frank da noch einer der wirklichen Aktivposten in der Partei ist. Vielen Dank für deinen Einsatz, vielen Dank für dein Engagement. Aber ich tue mich enthalten jetzt hier bei dieser Angelegenheit. Okay, dann habe ich vier Leute verschieben und ich habe eine Enthaltung. Kurz nur für euch, ich verstehe das. Ich habe euch am 29.03. das komplette Kompendium, was der Marc auch bekommen hat, zukommen lassen. Ja, lest es euch durch und dann wisst ihr, was alles auf uns zukommt, weil das ist wirklich umfassend. Und ich warte dann einfach auf eine Mail von euch. Ja, ich lasse das mal so stehen mit dem Hinweis, dass das sicherlich alle durchgelesen haben, denn es ist ja in dem Ticket und in das Ticket haben schon alle reingeguckt, auch wenn das geschoben wurde und geschoben wurde. Darf ich denn noch eine Nachfrage stellen? Bitte schön. An den Antragsteller. Also hast du schon ein Team im Kopf oder gar schon gesprochen? Ich weiß, wer jetzt zurzeit bei den anderen mitgeholfen hat, die Programme geschrieben haben, also gerade den Import und Export. Wie weit das bei uns aussieht, weiß ich nicht, weil das wird sich zeigen, wenn wir in die einzelnen Server reingehen, wie chaotisch das ist oder ob es problemlos möglich ist. Und deswegen mit der Startseite, dass wir wirklich sagen, wenn das nicht so ist, dann wird das weitergeleitet, weil, wie gesagt, wir haben in Niedersachsen haben wir an einigen Blogs fast eine Woche gearbeitet. Okay, Nachfrage der Präzision halber. Du hast jetzt gesagt, wer an welchen Stellen, also nicht wer, sondern du hast gesagt, wir haben an diesen und jenen Stellen gearbeitet. Ich interessiere mich tatsächlich für den Antrag, den Inhalt des Antrags, sprich die Arbeiten für die Piratenpartei NRW. Gibt es dafür von dir schon Vorstellungen eines Teams, welches das umsetzt, welche Schwierigkeiten auch immer auftauchen mögen? Ich sag ja, wenn wir uns die Zugänge angeguckt haben, vorher nicht. Und die ich bisher gesehen habe, sehen eigentlich problemlos aus. Wir haben nur keine Instanz, die halt wirklich landesverbandmäßig ist. Danke. Gut, dann sind wir mit den Anträgen durch, denn sonst habe ich keinen Nicht-NÖ-Antrag. Wir sind beim Punkt Sonstiges. Gibt es etwas zum Punkt Sonstiges? Der Eiself ist im Sprechenraum. Ja, ich hätte gerne mal eine kurze Stellungnahme oder ob das Gerücht und die Tatsachen wahr sind, dass der Landesvorstand in eine Selbstautonomie eines Kreisverbandes eingegriffen hat, sich dem Blog bemächtigt hat, Beiträge geändert hat und entsprechende Accounts eines bestehenden Kreisverbandes entsprechend gelöscht hat. Ob das der Tatsache entspricht oder ob das nicht stimmt. Also das Gleiche, was in Bayern schon passiert ist und was in Berlin passiert ist, ob das auch wirklich hier in NRW passiert ist. Du redest vom Ticket für die Vorstandskollegen. Wir reden von Ticket 27.7951. Ich habe dir in diesem Ticket schon geantwortet, dass wir auf diese Frage nicht antworten können, ohne dass du sagst, um welche Eingriffe es gehen soll, welche Accounts gelöscht sein sollen. Und du schreibst in deiner Mail, ich bitte euch entsprechend vorzubereiten. Worauf soll ich mich vorbereiten, wenn du nicht sagst, worum es geht? Ich sag ja, die Frage ist, ob der Vorstand in einem bestehenden AV, und ich sag mal, gerade du dürftest diese Frage nicht stellen, weil du wurdest dort auch namentlich erwähnt. Wie gesagt, ich weiß ja nicht, ob es stimmt, mir wurde es nur zugetragen, so, ob ein bestehender KV ihr einen Beschluss gefasst habt, dass ein Block übernommen wird und Texte geändert werden auf Vorstandsweisung des Landesvorstandes. Darf ich das insgesamt beantworten? Ja, könnte ich jetzt auch, aber mach mal. Also die Summe der Fragen muss ich leider mit einem Nein beantworten. Also ich würde es ein bisschen dezidierter machen. Der Landesvorstand ist im Moment Interimsvorstand eines Kreisverbandes und hat in seiner Funktion als Vorstand des Kreisverbandes den Blog übernommen, die Autoren dieses Blogs als nicht mehr Autoren gesetzt, also die können jetzt nichts mehr schreiben und sind auch keine Admins mehr und so, und hat am Inhalt des Blogs dieses Kreisverbandes etwas verändert, weil jemand unautorisiert eine Nachricht in diesen Blog geschrieben hat, der mit uns so nicht abgesprochen war und sich dabei ausgegeben hat als Vorstand des Kreisverbandes. Dabei ging es ausschließlich um einen einzigen Artikel. Genau, wir haben einen Artikel geändert. Reicht dir das als Aussage? Ja, aber wie gesagt, die Frage Aussage. Ist, wieso, weil, wie gesagt, ihr habt ja immer noch nicht zur neuen Mitgliederversammlung eingeladen. Nach meinem Kenntnisstand ist es so, es ist ja der erste, zweite Schatzmeister sind ja gewählt worden. Es war ja nur die Vervollständigung des Vorstandes, war ja nicht. Aber gut, ihr habt ja bestätigt und dann ist es in Ordnung. Danke. Es gibt im Moment keinen Vorstand im Kreisverband und wir als Landesverband sind Interimsvorstand. Wir laden einen noch zu einer Mitgliederversammlung, haben wir aber nicht. Und es haben Personen behauptet, sie seien noch Vorstand und haben in dieser noch Vorstandfunktion in Anführungszeichen einen entsprechenden Blogbeitrag geschrieben, den wir korrigiert haben, denn wir waren mit diesem Beitrag nicht einverstanden. So, der Reinhard ist im Sprecher. Ja, ich habe jetzt mal eine dumme Frage. Meinst du die KV Duisburg, mit dem du gerade gesagt hast? Das kann ich weder dementieren noch bestätigen. Ich nehme mich in den Sprechraum zurückziehen und wir sind in Duisburg. Okay. Gibt es weiteres zum Punkt Sonstiges? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann sind wir am Ende der öffentlichen Tagesordnung angekommen und gehen jetzt in den NÖ-Teil. Jetzt haben wir doch 50 Minuten gebraucht. 5 Minuten Raucherpause und dann sehen wir uns NÖ wieder. An alle Zuhörer, ich wünsche noch einen schönen Abend. Danke wie immer an die Sand fürs Protokollieren und die Vaku fürs Aufnehmen und alles Vorbereiten und so weiter. Ihr seid toll. Damit können wir die Aufnahme beenden. Vielen Dank. Intro und Outro Musik von Matthias Westler. East meets West unter Creative Commons.